Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are still at the first verse of 1 John chapter 3. Wir sind immer noch beim ersten Vers von 1. Johannes 3. And we talked about the importance of not losing the ability to look with wonder. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Fähigkeit, Staunen zu betrachten, nicht zu verlieren. What do we look at? Was betrachten wir? John says, look at the depth of the Father's marvelous love. Johannes sagt, schaut auf die Tiefe der bewundernswerten Liebe des Vaters. When I read that, my thoughts immediately go to Ephesians chapter 3. Wenn ich das lese, denke ich sofort an Epheser 3. There the Apostle Paul tells us that it is very important to comprehend. Dort sagt uns der Apostel Paulus, dass es sehr wichtig ist, the depth, width, the height and the length of the love of God. Die Tiefe, Breite, Höhe und Länge der Liebe Gottes zu begreifen. I personally believe, ich persönlich glaube, that the love of the Father is so deep that throughout eternity we will keep discovering more about it. Dass die Liebe des Vaters so tief ist, dass wir in der Ewigkeit immer mehr darüber entdecken werden. Because his love is so incredibly amazing, it's hard for us to just comprehend how deep it is. Weil seine Liebe so wunderbar erstaunlich ist, fällt es uns schwer zu begreifen, wie tief sie ist. But when I pick up what Paul said in Ephesians chapter 3. Ich möchte aufgreifen, was Paulus in Epheser 3 sagt. Paul said, to the extent that we experience, comprehend the love of God is the extent we are filled with all the fullness of God. Er sagt, dass wir in dem Maße, in dem wir die Liebe Gottes erfahren und begreifen, auch mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Religion has always told us we have to love God more. Die Religion sagt uns immer, dass wir Gott mehr lieben müssen. But the Bible encourages us here or commands us here to look at the depth of the Father's marvelous love. Aber die Bibel ermutigt uns hier oder befiehlt uns sogar, die Tiefe der wunderbaren Liebe des Vaters zu betrachten. Remember, the guy who wrote that was the one who was always close to the heart of Jesus experiencing his love. Denk daran, derjenige, der dies geschrieben hat, war dem Herzen Jesus immer sehr nahe und erlebte seine Liebe. My dear friend, I really want to encourage you. Mein lieber Freund, ich möchte dich wirklich ermutigen. Do not let one day go by where you don't look with wonder at the depth of his marvelous love. Lass keinen einzigen Tag vergehen, ohne auf die Tiefe seiner wunderbaren Liebe staunen zu blicken. I know so many people who are emotionally so needy. Ich kenne so viele Menschen, die emotional bedürftig sind. And it always makes me really sad when I see how this affects their lives. Und es macht mich immer sehr traurig, wenn ich sehe, wie das ihr Leben beeinflusst. No matter how much attention they get, they're still never satisfied. Egal wie viel Aufmerksamkeit sie bekommen, sie sind immer noch nicht zufrieden. There are people who live in this permanent dissatisfied statement. Es gibt Menschen, die in diesem permanenten Zustand der Unzufriedenheit leben. And this is can only be resolved as we continue to stare at the depth of the Father's marvelous love. Und dieses Problem kann nur gelöst werden, wenn wir weiterhin die Tiefe der wunderbaren Liebe des Vaters betrachten. People who are satisfied in the Father's love, Menschen, die mit der Liebe des Vaters gesättigt sind, they can handle rejection very easily. Können sehr leicht mit Ablehnung umgehen. But people who have never learned to satisfy their own hearts with the Father's love, aber Menschen, die nie gelernt haben, ihr eigenes Herz mit der Liebe des Vaters zu sättigen, every little thing upsets them. Sind über jede Kleinigkeit verärgert. Because they are not at peace in their own hearts. Weil sie in ihrem eigenen Herzen keinen Frieden haben. And now their heart is always going everywhere to try to find that love that they so desperately need. Dann sucht ihr Herz immer und überall nach der Liebe, die sie so dringend brauchen. God created us with a need to be loved. Of course he did. Gott hat uns mit dem Bedürfnis geschaffen, geliebt zu werden. Natürlich hat er das. But we must get that from the Father, not from anybody else. Aber wir müssen sie vom Vater bekommen, nicht von irgendjemand anderem. And you get that by continuously just looking at him and his deep love for you. Das erreichst du, indem du dich ständig mit ihm und seiner tiefen Liebe zu dir beschäftigst. So the love of the Father is so deep, no matter how deep you dive into it, you will never come to the bottom. Die Liebe des Vaters ist so tief, dass egal wie tief du in sie eintauchst, du nie den Grund erreichen wirst. It's deeper than the deepest ocean. Sie ist tiefer als der tiefste Ozean. I like the English word marvelous, but it just has the part in it, I marvel at his deep love. Mir gefällt das englische Wort marvelous, bestaunenswert, weil es impliziert, dass ich über seine tiefe Liebe staune. And John says that he has lavished it upon us. Und Johannes sagt, er hat sie über uns ausgeschüttet. I think sometimes we are not even aware at what God did through Jesus for us. Ich denke, manchmal sind wir uns nicht einmal bewusst, was Gott für uns durch Jesus getan hat. The Bible says that God showed his love towards us, that he let Christ die for us while we were still sinners. Die Bibel sagt, dass Gott uns seine Liebe gezeigt hat, indem er Christus für uns sterben ließ, als wir noch Sünder waren. We were God's enemies and he gave his son for us. Wir waren Gottes Feinde und er gab seinen Sohn für uns. And that's the depth of the love of the Father for us. Das ist die Tiefe der Liebe des Vaters zu uns. We have to continue to look at it and write images on our hearts about that. Wir müssen sie dauernd betrachten und Bilder davon in unsere Herzen malen. He has lavished it upon us through Jesus Christ. Er hat sie durch Jesus Christus über uns ausgeschüttet. Many of you have heard me talk about Isaiah chapter 53 verse 10. Viele von euch haben mich über Jesaja Kapitel 53 Vers 10 sprechen hören. It pleased the Lord to bruise him. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. The Father's love is so deep for you that he chose Jesus his death over your death. Die Liebe des Vaters zu dir ist so tief, dass er den Tod Jesu dem deinen vorzog. Even though Jesus never did anything wrong and we did everything wrong. Obwohl Jesus nie etwas falsch gemacht hat und wir alles falsch gemacht haben. In reality, the cross should be enough for us. We shouldn't really ever need another proof of God's love. Das Kreuz sollte uns eigentlich genügen. Wir sollten nie einen weiteren Beweis für Gottes Liebe benötigen. How can we look at the cross, see what Jesus suffered and then understand he did it for me and still doubt the Father's love? Wie können wir das Kreuz betrachten, sehen, was Jesus erlitten hat, verstehen, dass er es für uns getan hat und trotzdem an der Liebe des Vaters zweifeln? There is no deeper love than that. Es gibt keine tiefere Liebe als diese. But we choose how much we receive in our own hearts. Aber wir entscheiden selbst, wie viel wir davon in unseren eigenen Herzen empfangen. I will talk to you again tomorrow. Bis morgen.